Ein junger Mann, so fängt es meistens an, fühlt plötzlich, dass ihm zum Glück was fehlt. Da ihm zum Glück was fehlt und dann geht's los, das klappt ja ganz am Groß. Ach Fräulein, hören Sie, was mich bedrückt und fehlt, was mich fehlt. Schönes Wetter heute und so nette Leute, überall ist Glück und Sonnenschein. Wie in einem Märchen finden sich die Pärchen und nur ich bin immer so allein. Warum, warum, warum, es ist doch zu dumm, es wäre ja so schön, wenn einer mich versteht. Ja, schönes Wetter heute und so nette Leute, überall ist Glück und Sonnenschein. Schönes Wetter heute.